Ich heiße Zelda Haddad und komme aus dem Irak, bin aber schon vor 18 Jahren mit meinem Mann aus dem Irak weggezogen. Seit 4 Jahren wohnen wir nun in Deutschland. Vorher haben wir fast 14 Jahre in Rumänien gelebt, wo ich Pharmazie studiert und später auch promoviert habe. Der Anfang war sehr schwer, da ich für das Studium sehr schnell Rumänisch lernen musste und Rumänisch war für mich eine völlig neue Sprache, die ganz anders als meine Muttersprache, Arabisch, geschrieben wird. Aber nach einer Weile ist mir das Studium auf Rumänisch gar nicht mehr schwer gefallen. Ich hoffe nun, dass ich bald genauso gut Deutsch wie Rumänisch kann, denn Deutsch ist für mich sehr wichtig. Einerseits, damit ich alles in meinem Alltagsleben erledigen kann, andererseits auch wegen meiner Kinder, die jetzt eigentlich schon besser Deutsch sprechen als ich. Und vor den eigenen Kindern will man sich ja schließlich nicht blamieren. Nein, jetzt mal im Ernst. Ich halte es für sehr wichtig, gut Deutsch zu lernen. Alleine schon aus Respekt sollte man die Sprache des Landes, in dem man lebt, richtig beherrschen. Für mich persönlich ist aber im Moment ganz entscheidend, die B2-Prüfung zu bestehen. Denn davon hängt ab, ob ich wieder in meinem Beruf als Apothekerin arbeiten darf. Den Antrag auf die Anerkennung meines Diploms habe ich schon gestellt, aber die Berufserlaubnis, die ähnlich wie bei Ärzten Approbation heißt, wird mir nur erteilt, wenn ich Deutschkenntnisse auf dem B2-Niveau nachweisen kann. Deswegen werde ich in dem Kurs mein Bestes geben. Meine Stärke ist die mündliche Kommunikation, denn ich kann jetzt, denke ich, fast alles verstehen und ich bin generell eine sehr extrovertierte Person, die gern und viel spricht. Was mir Schwierigkeiten bereitet, ist das Leseverstehen, insbesondere bei den Prüfungsaufgaben. Ich verstehe zwar die Texte, aber die Aufgaben zu den Texten sind sehr schwer. Da muss ich sicher noch viel Wortschatz lernen. Außerdem habe ich große Schwierigkeiten beim Schreiben von formellen Briefen.